Umlaufbeschlüsse des Landesvorstands der Piratenpartei NRW vom 24. Juli bis 5. August 2015. Es gibt insgesamt 3 Umlaufbeschlüsse mit dem Ticket 146669 und dem Ticket 146917 wurden 2 neue Mitglieder im Landesverband aufgenommen. Ticket Nummer 146704, Budgetantrag VKV Essen, der war vom 27. Juli und vom Wilfried für die Bürgerinformationsveranstaltung am 20.08. in Essen beantragt der VKV Essen die Druckkosten für 500 Einladungsflyer in Höhe von maximal 50 Euro. Diesem Antrag wurde stattgegeben.